ist doch so klar. Nicht mal so durcheinander, wie es vorher einmal war. Die guten Vorsätze schon wieder gleich vergessen. Und alles, was du sagst, klingt ab sofort vermessen. Und wenn du heute vor die Tür gehst, bleibst du stehen. Denk endlich nach, das war schon immer dein Problem. Und trotzdem willst du wieder mit dem Kopf durch Beton. Der stumpfe Schmerz, na was hast du jetzt davon? Schon liegst du blutend auf dem Boden ganz allein. Du wolltest doch nur endlich einmal glücklich sein. Eigentlich weißt du ganz genau, was du jetzt tun musst. Du willst es nur nicht glauben. Und dann schon wieder Frust. Alleine nur vier Wände, ein Fenster und die Tür. Und warum wieder vermessen, ist dein Problem denn jetzt nicht hier? Du weißt doch selber, es kann so nicht weitergehen. Denk endlich nach, das war schon immer dein Problem. Und trotzdem willst du wieder mit dem Kopf